ansprechen können, wo wir leben. Egal wie lange wir hier bereits sind und egal welchen Status wir haben. Fakt ist, das hier ist auch unser Zuhause. Es wird auf der anderen Seite ständig von geflüchteten Menschen oder von Menschen mit Migrationshintergrund erwartet, dass wir uns integrieren, dass wir die Sprache lernen, dass wir trotz unserer Erfahrung Sprachkurse besuchen und uns möglichst an alle Regeln halten. Und im Gegenzug dürfen wir nicht einmal über die Parteien entscheiden, die über den Verlauf unserer Leben bestimmen. Rassismus und Ausgrenzung erfahren vor allem wir, die nicht hier geboren sind und nicht weiß und blond sind. Und genau wir sind es, die ausgeschlossen werden, obwohl der Kampf um Rassismus so wichtig ist wie noch nie zuvor. Es ist die Diversität, die uns in der Politik weiterbringt und das Wachsen, wenn Meinungen aufeinandertreffen. Wir müssen alle Interessen vertreten können, Vertrauen schaffen, dass jeder und jede in diesem Land gehört werden kann. Es ist ein Verrat an die Demokratie, wenn wir nicht zulassen, dass jeder ein Recht auf die Abgabe seiner Stimme hat. Das hier ist genauso mein Land, wie es deins ist. Egal, ob du einen deutschen Pass hast oder nicht. Das hier ist auch genauso mein Planet, wie es deins ist. Wir sind hier alle geboren und teilen uns eine große Heimat. Andere gehen für uns wählen, obwohl wir von Rassismus betroffen sind. Ich frage mich, was genau daran gerecht sein soll. Ich bin Sozialarbeiterin und ich kenne die Schwierigkeiten der Menschen, die nicht hier geboren sind und ihre neue Heimat hier gefunden haben. Die Fragen sind immer dieselben. Wer vertritt mich hier, wer entscheidet über mich und über meine Zukunft? Wenn die Gesellschaft sich nicht für unsere Probleme interessiert, dann werden wir uns auch nicht für die Gesellschaft interessieren. Denn Integration ist einfach keine Einbahnstraße. Und diese Ignoranz muss einfach ein Ende haben. Wie lange bleiben wir noch Migranten und Migrantinnen? Und wann brechen wir endlich diesen Scheißkreislauf, dass wir andere und Fremde sind? Mitbestimmen gibt uns das Gefühl, zu Hause zu sein. Wir haben keinen Bock mehr auf diese Scheiß-Identitätskrise und auf die Frage, wo wir jetzt zu Hause sind. Man kann uns vielleicht unsere Papiere und unseren Pass hier wegnehmen, aber nicht unsere Erfahrung. Ja, das berührt mich auch ein bisschen. Was Deutschland zu unserem Zuhause macht, ist nicht mein Pass oder auch nicht die Beherrschung der Sprache, sondern meine Erlebnisse hier in diesem Land. Und wenn wir Meinungsfreiheit vertreten und wenn wir das in die ganze Welt raustragen wollen, dann müssen wir erstmal bei uns anfangen. Danke. Danke dir, Jansin. Ich glaube, wir haben keine weitere vorbereitete Redebeitrag. Ich würde aber auch euch gerne dazu einladen, wenn ihr wollt, auch ein bisschen zu sprechen. Ja. Ja, danke. Hallo zusammen, ich heiße Ahmad. Letztes Jahr, ich bin hier in Deutschland seit fast jetzt 7 Jahren. Letztes Jahr habe ich vor unbefristeten Aufenthalt beantragt. Und sie fordern von mir 5 Jahre Arbeit, 60 Monate Rentenversicherung beitragen zu bezahlen. Ich komme aus dem Land, wo der Krieg ist. Ja. Und da habe ich Termin schon gehabt hier beim Ausländerbehörde. Sie haben mir versprochen, am 8.7. dieses Jahr, dass sie unbefristet bekommen. Ich habe meine Lohnabbrechung, die letzten 3 Lohnabbrechungen habe ich eingereicht. Und die Plusse sagen zu mir, fehlt uns noch der unbefristete Arbeitsvertrag. Und außerdem noch 6 Monate soll ich weiter Bezahlung vor Rentenversicherung beitragen. Ist das Deutschland eigentlich? Die Leute, die aus Ukraine sind, sie bekommen sofort Hilfe und sie bekommen sofort Asyl. Und die Flagge hängen überall hier, oben und jetzt zum Glück nicht da, weil ich finde einfach, das ist voll rassistisch, was sie hier machen. Und, jo, danke schön. Und ich habe Aufenthalt bekommen vor 2 Jahren nur. Also erst ein Jahr und wird verlängert vor 2 Jahren und danach 2 Jahren. Und bin ich jetzt beim Arbeitspass 4,5 Jahre. Ihr seht jetzt meine Arbeit, meine Kleidung. Also ich weiß nicht, ich habe wirklich den Zweifel in Deutschland, dass mit uns sowas machen. was fehlt uns eigentlich? Weil ich aus Nahosten komme, machen sowas. Und die Leute, die blond sind, wirklich, und die blaue Augen haben, machen total andere oder gehen total anders Richtung. Aber er sagt die Zukunft hier in Deutschland und er sollte das beweisen, jetzt oder später. So, ich danke euch wirklich, ich danke euch. Und ich brauche wirklich deine Unterstützung. Ihr seid wirklich hier Zukunft für Deutschland. Und die Leute, die uns hier rassistisch behandeln, er soll einfach stärker sein. Und wir wissen, und er sollte zeigen, die anderen, was Deutschland in welchem Richtung soll gehen. Die rassistische Fälle, leider ist fast überall geworden. Ja, ich danke euch. Ich heiße Ahmad Kalouf. Ich komme aus Suren. Ich bin hier seit 7 Jahren. Ich danke euch wirklich. Vielen Dank. Genau. Falls jemand anderen von euch auch reden will, gib mir einfach ein Zeichen. Danke. Vielen lieben Dank, dass ich hier ad hoc und so spontan reden darf. Ich glaube, wenn man hier steht, dann koppeln die Boxen nicht ganz so laut. Mein Name ist Dennis Kazakis und ich bin 27 Jahre alt. Ich bin am 8. August 1994 in Herne geboren und seit 2 Jahren Bochumer. Ich bin selbsternannter Gastarbeiterenkel, Gastarbeiterinnenenkel. Und ich habe einen doppelten Migrationshintergrund, was mich vielleicht jetzt gerade eben auch nochmal motiviert hat, hier zu sprechen. Denn mein Vater hat seine Wurzeln in Griechenland und meine Mutter hat ihre Wurzeln in der Türkei. Was mich schon seit meiner Geburt per Definition zu einem Kosmopoliten, also zu einem Weltbürger gemacht hat. Heißt also, die Fragen von Identifikation, von Repräsentation, von Demokratie und auch Demokratisierungsprozessen, die in unserer dritten, vierten Generation der Nachkömmlinge von GastarbeiterInnen leider nach wie vor noch nicht ganz zu